Zur Teilnahme an den Festveranstaltungen zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation trafen die Delegierten der Kinderorganisation aus allen Landesteilen am 2. Juni mit dem Zug auf dem Bahnhof Pyongyang ein.